Ich habe vorhin Sport gemacht, unfassbar früh. Ich bin unfassbar früh aufgestanden und das tat so gut, unfassbar. Also Krafttraining habe ich gemacht. Ich habe es bestimmt ein paar Wochen jetzt nicht gemacht, weil ich mich einfach nicht so danach gefühlt habe. Irgendwie, ich hatte, nö, kein Bock, hat sich irgendwie nicht so angefühlt. Und wenn sich das so anfühlt, dann erzwinge ich es natürlich nie. Also ich höre da halt sehr auf mich und meinen Körper. Und die letzten Tage hat er danach geschrien, auch weil ich mich, weil man ja quasi über die Hälfte des Tages die ganze Zeit sitzt, auch im Schlaf. Und also im Schlaf meine ich, man sitzt im Schlaf, weil man, denke ich mal, ganz, ganz viele von uns im Schlaf die Beine anwinkeln. Und das ist quasi auch eine Sitzposition. Und das bedeutet, dass du quasi über die Hälfte des Tages sicherlich sitzt und dementsprechend fehlt dir die Bewegung. Und auf Arbeit, also da, wo ich arbeite, haben wir jetzt nicht so die, noch nicht so die städtische integriert, wo man quasi so ein bisschen flexibel sein kann mit seiner Bewegung. Und deswegen, was ich sagen wollte, hat mir das Krafttraining sehr gefehlt. Jetzt habe ich ganz, ganz viel über Bewegung geredet, was ich nicht. Naja, egal. Ich wollte einfach nur sagen, es hat sehr gut getan, heute Sport zu machen, Krafttraining zu machen. Es hat mir sehr gefehlt. Okay, ich hatte vor ein paar Tagen ein Gespräch mit einer Freundin, die jetzt, sag ich mal, nicht so karrierefokussiert ist, aber natürlich sehr ehrgeizig ist. Und sie hat da irgendwelche Fehler, so hat sie es formuliert, Fehler auf Arbeit gemacht, die sie sehr geärgert haben, wofür sie sich entschuldigt hat auf Arbeit, was aber jetzt keine große Sache gewesen ist. Aber sie hat sich quasi darüber geärgert, dass sie nicht funktioniert hat. Oder ja, weil sie quasi, wenn sie jetzt fehlerlos gewesen wäre, wenn sie jetzt keinen Fehler gemacht hätte, hätte sie dementsprechend Anerkennung bekommen. So war ihr Gedanke im Kopf. Und dadurch, dass sie Fehler gemacht hat, hat sie weniger Anerkennung bekommen. So dachte sie. Und das war gerade mein Computer. Und das fand ich ganz interessant, weil ich zum einen nicht gedacht hätte, dass sie so darüber über sich denkt, aber ich fand es auch ganz spannend. Und darüber wollte ich heute kurz sprechen. Und zwar denke ich, dass es gesund ist, Ehrgeiz zu haben. Es ist auch gesund, dass man ja Karriere machen will oder dass man einen gewissen Anspruch an sich hat, solange du halt so eine Balance in deinem Leben hast, wo du quasi Karriere machst, aber auch irgendwie auf dich achtest und das machst, was dir gut tut, halt so einen Balanceakt schaffst. Und ich finde es gar nicht schlimm, wenn man auf Arbeit oder egal, nicht auf Arbeit, nicht nur auf Arbeit, sondern in der Ausbildung, in der Uni oder wo auch immer, wenn man quasi Fehler macht, weil Fehler sind wichtig und ich denke, Fehler dienen dir zu einer persönlichen Weiterentwicklung und Veränderung. Und ich würde diesen Begriff Fehler, glaube ich, ist in unserer Gesellschaft sehr, sehr negativ behaftet. So. Und was wäre denn, wenn wir einfach mal diese Wertung umdrehen und aus dem Fehler was Positives machen. Jetzt irgendwie so eine Möglichkeit, an sich zu arbeiten oder sich weiterzuentwickeln, sich einem bewusst zu machen, was man, sag ich mal, in Anführungsstrichen noch nicht kann oder was zu verbessern. Und das fand ich ganz spannend. Und ich denke, sie hat dann auch gesagt, dass sie sich so reingesteigert hat in diesen Fehler, dass sie das jetzt nicht geschafft hat. Und ich finde es ganz gut, dass ihr das quasi so bewusst gewesen ist, dass sie sich gerade reinsteigert. Aber ich habe ihr dann gesagt, wenn du quasi, das ist wie, wenn du eine Straße entlang gehst und da ist irgendwas, keine Ahnung, da steht irgendwas im Weg, keine Ahnung, irgendein Stein oder ne, irgendein Gegenstand und du musst quasi drumherum gehen. Aber und mit deinen Gedanken machst du diesen Gegenstand immer größer, obwohl die Straße breit genug ist und du einfach drumherum gehen kannst oder quasi Wege entwickeln kannst, wie du dem quasi dem Problem begegnest. Und so pauschal das auch klingt, mach es nicht größer, als es ist. Es ist gut, wenn du es dir bewusst machst, dass du dich gerade da reinsteigerst, aber mach das, was du um dich herum hast und was du bist und dein Umfeld und alles, was du kannst, alles, was ist, alles, was schön ist, alles, was du magst, mach dir das bewusst und sei dir diesem Verhältnis bewusst, dass dieses Problem, dieser Fehler nichts im Vergleich dazu ist, wo du bist oder was du gerade hast. So. Und genau, also Fehler sind wichtig. Es gibt so ein Zitat aus einer Serie. Bestimmt kennt der ein oder andere die noch. Und ich stehe dazu, dass ich das früher geguckt habe. Dawson's Creek. Oh, diese Serie hat mich geprägt. Auf jeden Fall war das in der 6. Staffel. Und da gibt es so ein Zitat. Mach unbedingt Fehler in deinem Leben. Und das fand ich ganz spannend, dass du quasi dazu animiert wirst, Fehler zu machen, eben weil du dich halt entwickelst, weil du dich veränderst, weil du dich immer wieder reflektieren kannst, was du besser machen kannst, was du vielleicht nicht so gut kannst und was auch völlig okay ist, dass du es nicht so gut kannst, dass du dich einfach besser kennenlernst. Und die Sache mit der Anerkennung finde ich auch ganz interessant. Also diesen Gedanken, wenn ich jetzt Fehler mache, bekomme ich nicht die dementsprechende Anerkennung. Ich finde, die Anerkennung musst du dir selbst geben. Also das, worüber ich immer wieder rede, quasi, dass die Anerkennung, die du quasi, dass du die aus dir selbst herausholst, dass du dich selbst liebst, dass du Dinge machst, die dir gut tun, dass du eine Morgenroutine hast oder was auch immer, dass du Dinge machst, die du liebst, dass du dir deine eigene Anerkennung schaffst und nicht auf das Außen wartest. Und dann hast du wahrscheinlich auch nicht, wenn du das machst, hast du wahrscheinlich auch nicht so die Suche oder den Drang danach, Anerkennung zu bekommen. Vielleicht, denke ich. Also das ist ja nur meine Sicht, meine Meinung darauf, auf die Dinge. Und ich finde es auch ganz spannend, Fehler zu machen, sich weiterzuentwickeln und quasi dadurch auch so in Bewegung zu bleiben. Man diskutiert dann darüber, okay, was ist hier schiefgegangen? Was kann man das nächste Mal besser machen oder wie kann man es anders lösen? Quasi so im Diskurs zu bleiben und im Gespräch zu bleiben, um quasi sich selbst oder zusammen voranzubringen. Und genau, also ganz wichtig finde ich halt zwei Punkte, so diesen Begriff Fehler nicht so negativ zu konnotieren und also zu bewerten und daraus vielleicht das umzudrehen in was Positives. Als Chance finde ich immer so Mariah Carey-mäßig, aber das halt so als positiv zu sehen, also jetzt nicht so nach dem Motto, hey, ich habe einen Fehler gemacht, ich sehe es jetzt positiv, mal gucken, wie ich mich verändern kann, aber sich jetzt nicht so in diese Negativität reinzustürzen, meine ich. Und Anerkennung verliert sich, glaube ich, oder automatisch dadurch, dass du quasi mehr auf dich achtest und das machst, was dir gut tut und dir auch deiner Sache bewusst zu sein, wo du gerade bist, was du gerade machst und dieses Gewichtsverhältnis dir bewusst zu werden, was gerade, wie groß das Problem ist das, und wie groß das ist, was du eigentlich hast, was du bist und wo du sein darfst oder was du machen darfst. Genau. Ich fand das Gespräch ganz interessant und ja, darüber wollte ich nur reden. Ich bin sehr am Überlegen, ob ich ein gewisses Thema heute nochmal anspreche, weil mich viele darauf angesprochen haben. Vielleicht mache ich jetzt noch eine weitere Folge daraus. Meine Güte, eigentlich will ich immer nur eine Folge pro Woche rausbringen, aber wahrscheinlich werde ich darüber nochmal reden. Gut, aber ja, dieses Thema war mir sehr wichtig, hat mich sehr inspiriert und ich dachte, ich rede heute einfach mal offen darüber. Und ich bin sehr stolz auf mich, dass ich quasi dass das mein erster Versuch ist für diese Folge und dass ich quasi jetzt durchweg geredet habe. Ich bin so gut. Auf jeden Fall wünsche ich euch ein schönes, verlängerndes Wochenende. Bleibt in Bewegung und genießt die Sonne, falls ihr schönes Wetter habt. Oder genießt einfach es, draußen zu sein. Und ja, genau. Bis dann.